Ella Davis steckt ihr Handy in die Hosentasche und geht in das Zimmer zurück, wo gefeiert wird. Ihre Schwester Regina verteilt gerade Kuchen und Eis an 6 kleine Mädchen mit Partyhüten. Die Tochter von Ella, Geburtstagskind und Star der heutigen Show, schielt ständig gierig auf die Geschenke, die auf der Anrichte aufgestapelt sind. Laurie wird heute 8 Jahre alt. Die Geschenke werden bald ausgepackt und bald wieder vergessen sein. Vielleicht mit Ausnahme von Adora, einer Puppe, die Ella 40 sauer verdiente Dollar gekostet hat. Dann werden die kleinen Mädchen, stimuliert durch Zucker und ganz wild darauf, anständig zu feiern, im Wohnzimmer Spiele spielen, lachend und kreischend. Um 8 werden sie gehörig bettreif sein, während im Fernsehen zum x-ten Mal die Eiskönigin läuft. »Wer war das?«, fragt Regina. »Ging es um den Fall, an dem du gerade arbeitest?« »Ja.« Eine Schale Eis ist bereits auf dem Boden gelandet. Mitzi, Reginas Beagle, macht sich sofort ans Werk. »Das war doch nicht etwa er, oder?«, flüstert Regina. »Coughlin?« Dann laut, »Nimm die Gabel, Olivia!« »Nein«, lügt Ella. »Wann werdet ihr den eigentlich verhaften?« »Das weiß ich nicht.« »Wen verhaften?«, trompetet ein kleines Mädchen. Sie heißt Mary oder Megan, das weiß Ella nicht mehr genau. »Wen verhaften?« »Niemand«, sagt Regina. »Das geht dich überhaupt nichts an, Marin.« »Das weiß ich nicht, Reg«, sagt Ella. »Sowas wird weiter oben entschieden.« Als alle Kuchen und Eis haben und die Mädchen fleißig essen, verzieht Ella sich zum Rauchen auf die hintere Veranda. Es beunruhigt sie die Vorstellung, dass Frank im Supermarkt auf Coughlin zugegangen ist und ihn bewusst vor den Anwesenden bloßgestellt hat. »Das ist er. Das ist der Kerl, der es getan hat. Seht ihn euch alle gut an.« Noch mehr beunruhigt sie die Vorstellung, dass Gelbert der einzigen Zeitung, die so etwas drucken würde, Coughlins Namen gesteckt haben könnte. Sie will nicht glauben, dass er zu so etwas in der Lage wäre, und eigentlich glaubt sie es auch nicht. Aber es besteht kein Zweifel, dass Frank den Mann auf dem Kieker hat. Er ist auf ihn fixiert. Falscher Ausdruck, sagt sie sich. Frank ist passioniert. Am meisten beunruhigt sie Coughlin selbst. Der hat tatsächlich erleichtert gewirkt, als Frank behauptet hat, sie hätten DNA-Spuren und war gern bereit, eine Probe zum Abgleich abzugeben. Und er wusste, dass ihre Behauptung, am Armaturenbrett seines Wagens hätte man die Fingerabdrücke von Yvonne Wicker gefunden, gelogen war. Allerdings könnte das auch daran liegen, dass er die abgewischt hat. Oder dass Wicker, die arme Miss Yvonne, wie Gelbert sie nennt, sich nie in der Fahrerkabine befunden hat. Vielleicht hat er ihre Leiche ja in eine Plane gewickelt und auf die Ladefläche gehievt. Wenn er die Plane anschließend entsorgt hat, würde das erklären, warum auf der Ladefläche keinerlei Haare, Fingerabdrücke oder DNA-Spuren entdeckt wurden. Aber warum hat er sie dann nicht in der Plane vergraben? Es könnte jedoch auch sein, dass Yvonne Wicker sich nie im Pickup befunden hat. Nein, das akzeptiere ich nicht. Außerdem hat Coughlin angeboten, einen Lügendetektortest zu machen. Er hat beinahe darum gebettelt. Das hat Frank abgelehnt, und zwar aus guten Gründen. Aber ihre Schwester kommt aus dem Haus. »Laurie packt gerade ihre Geschenke aus«, sagt sie mit einem ganz leichten Anflug von Schärfe. »Möchtest du nicht dabei sein?« »Was zum Teufel ist bloß aus der Idee geworden, dass man unschuldig ist, bis die Schuld bewiesen ist, Inspektor Davis?« »Klar«, sagt Ella und drückt die Zigarette aus. »Auf jeden Fall.« Regina nimmt sie bei den Schultern. »Du siehst bekümmert aus, Liebes.« »Das vorher war er doch, oder?« Ella seufzt. »Ja.« »Weil er seine Unschuld verkünden wollte?« »Ja.« »Sobald man ihn eingesperrt hat, wirst du dich besser fühlen, oder?« »Ja.« Später, als die Mädchen im Pyjama auf dem Wohnzimmerboden hocken und wie immer gebannt zusehen, wie Elsa und Anna zum ersten Mal singen, fragt Ella ihre Schwester, ob sie schon einmal ein übersinnliches Erlebnis gehabt habe, wie beispielsweise einen Traum, der sich dann bewahrheitet habe.